Apropos, dieser Samjotow ist wirklich ein netter Junge. Bloß, es war doch überflüssig, dass er gestern dies alles erzählte. Ein furchtbarer Schwätzer. Wem hat er denn alles erzählt? Mir und dir? Und Porfiri. Was ist denn dabei, dass auch Porfiri es hörte? Sag mal, hast du irgendeinen Einfluss auf die Mutter und die Schwester? Man müsste heute ihm gegenüber vorsichtiger sein. Sie werden sich schon verstehen, antwortete Rasumichin unwillig. Und warum ist er so gegen Luschin? Ein Mensch mit Geld, wie ihr scheint, nicht unangenehm. Und Sie haben doch keinen blanken Heller, oder? Was fragst du mich aus? Fauchte Rasumichin gereizt. Woher soll ich es wissen, ob Sie einen Heller haben oder nicht? Frage Sie doch selbst. Vielleicht sagen Sie es dir. Wie dumm du manchmal bist. Der gestrige Rausch sitzt dir wohl noch im Schädel. Auf Wiedersehen. Dank in meinem Namen deiner Praskowja Pawlowna für das Nachtlager. Sie hat sich eingeschlossen. Auf meinen guten Morgen durch die Tür hat sie nicht geantwortet. Sie ist aber um 7 aufgestanden. Man brachte ihr aus der Küche durch den Korridor den Samowar. Ich hatte nicht die Ehre, sie zu Gesicht zu bekommen. Punkt 9 Uhr erschien Rasumichin in Bakalejews möblierten Zimmern. Beide Damen hatten schon lange mit größter Ungeduld auf ihn gewartet. Sie waren bereits vor 7 Uhr aufgestanden. Er trat finster wie die Nacht ein, machte eine linkische Verbeugung, worüber er sich sofort schrecklich ärgerte, selbstverständlich nur über sich selbst. Er hatte die Rechnung jedoch ohne den Wirt gemacht. Pulcheria Alexandrowna eilte ihm herzlich erfreut entgegen, erfasste ihn an beiden Händen und hätte sie ihm beinahe geküsst. Er warf einen schüchternen Blick auf Avdotja Romanowna, aber auch in diesem stolzen Gesicht lag in diesem Augenblick ein Ausdruck von solcher Dankbarkeit und Zuneigung, von so vollkommener und unerwarteter Hochachtung statt der erwarteten spöttischen Blicke und kaum verhehlter Verachtung, dass es ihm, weiß Gott, tatsächlich angenehmer gewesen wäre, wenn man ihn mit Schimpfworten begrüßt hätte. Denn so war es gar zu verwirrend. Zum Glück gab es ein Thema zur Unterhaltung und er klammerte sich schleunigst an diese Rettungsmöglichkeit. Als Pulcheria Alexandrowna vernahm, dass Rodja zwar noch nicht aufgewacht sei, aber alles ausgezeichnet stehe, erklärte sie, das wäre sehr gut, weil sie noch vorher mit ihm, Rasumichin, sehr, sehr vieles besprechen müsse. Er wurde gefragt, ob er schon Tee getrunken habe und dann eingeladen, mit ihnen den Tee zu trinken. Sie hatten in Erwartung Rasumichins noch nicht gefrühstückt. Avdotja Romanowna klingelte, darauf erschien ein schmutziger, zerlumpter Diener und bei ihm ward der Tee bestellt, der auch endlich kam, aber so unappetitlich und unanständig serviert wurde, dass die Damen sich schämten.